Erster, das Volk drängte sich um Jesus. Sie hörten seinem Wort zu. Er stand am See Genezareth. Zweiter, er sah zwei Boote am Ufer. Die Fischer stiegen aus. Sie putzten ihre Netze. Dritter, Jesus stieg in ein Boot. Es gehörte Simon. Er bat Simon, etwas vom Land wegzufahren. Jesus setzte sich und lehrte die Leute vom Boot aus. Vierter, als er fertig war mit Reden, sagte er zu Simon, fahrt hinaus ins tiefe Wasser. Werft eure Netze zum Fischen aus. Fünfter, Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Wir haben nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Sechster, sie taten es und fingen sehr viele Fische. Ihre Netze rissen aber. Siebter, sie winkten ihren Freunden im anderen Boot. Sie sollten kommen und helfen. Die Freunde kamen. Sie füllten beide Boote, so dass sie fast sanken. Achter, als Simon das sah, fiel er vor Jesus nieder. Er sagte, geh weg von mir, Herr. Ich bin ein Sünder. Neunter, er und alle seine Freunde waren sehr erstaunt über den Fischfang. Zehnter, auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, waren erstaunt. Sie waren Simons Freunde. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Elfter, sie brachten die Boote an Land. Sie ließen alles zurück und folgten Jesus. Zwölfter, Jesus war in einer Stadt. Dort war ein Mann mit Aussatz. Als er Jesus sah, fiel er auf sein Gesicht. Er bat Jesus, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Dreizehnter, Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Er sagte, ich will es. Sei gesund. Sofort verschwand der Aussatz von ihm. Vierzehnter, Jesus sagte ihm, er solle es niemandem erzählen. Er sagte, geh zum Priester. Bringe ein Opfer für deine Heilung. Das hat Mose befohlen. Es ist ein Beweis für sie. Fünfzehnter, die Nachricht über Jesus verbreitete sich aber noch mehr. Viele Menschen kamen zusammen. Sie wollten ihn hören. Sie wollten von ihren Krankheiten geheilt werden. Sechzehnter, Jesus zog sich aber in die Wüste zurück. Dort betete er. Siebzehnter, eines Tages lehrte Jesus. Pharisäer und Lehrer des Gesetzes saßen dort. Sie kamen aus allen Orten von Galiläa, Judäa und Jerusalem. Die Kraft des Herrn war da, damit er heilen konnte. Achtzehnter, Männer brachten einen gelähmten Mann auf einem Bett. Sie versuchten, ihn hineinzubringen. Sie wollten ihn vor Jesus legen. Neunzehnter, es gelang ihnen nicht, ihn hineinzubringen. Es waren zu viele Leute da. Sie stiegen auf das Dach. Sie machten ein Loch ins Dach. Dann ließen sie den Mann mit seinem Bett direkt vor Jesus hinunter. Zwanzigster, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. 21. Die Schriftgelehrten und Pharisäer dachten nach. Sie sagten, wer ist dieser Mann? Er sagt schlimme Dinge. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. 22. Jesus wusste, was sie dachten. Er antwortete ihnen, warum denkt ihr so in euren Herzen? 23. Was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh? 24. Aber damit ihr wisst, der Menschensohn hat die Macht, Sünden auf der Erde zu vergeben. Er sagte zum gelähmten Mann, ich sage dir, steh auf. Nimm dein Bett und geh nach Hause. 25. Sofort stand er vor ihnen auf. Er nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte. Dann ging er nach Hause und lobte Gott. 26. Alle waren sehr erstaunt. Sie lobten Gott und bekamen Angst. Sie sagten, wir haben heute Unglaubliches gesehen. 27. Danach ging Jesus weg. Er sah einen Zöllner namens Levi. Levi saß an der Zollstation. Jesus sagte zu ihm, folge mir. 28. Levi ließ alles liegen. Er stand auf und folgte Jesus. 29. Levi machte ein großes Festessen für Jesus in seinem Haus. Viele Zöllner und andere Sünder saßen mit ihnen am Tisch. 30. Die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten beschwerten sich bei seinen Jüngern. Sie sagten, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sündern? 31. Jesus antwortete ihnen, gesunde Menschen brauchen keinen Arzt. Kranke Menschen brauchen einen Arzt. 32. Ich bin nicht gekommen, um gute Menschen zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Sie sollen ihr Leben ändern. 33. Sie sagten zu Jesus, die Jünger von Johannes fasten oft und beten viel. Die Jünger der Pharisäer tun das auch. Aber deine Jünger essen und trinken. 34. Jesus sagte zu ihnen, könnt ihr die Hochzeitsgäste zum Fasten bringen? Nicht, solange der Bräutigam bei ihnen ist. 35. Aber es werden Tage kommen. Dann ist der Bräutigam nicht mehr bei ihnen. In diesen Tagen werden sie fasten. 36. Jesus erzählte ihnen auch ein Beispiel. Niemand reißt ein Stück von einem neuen Kleid ab. Er näht es nicht auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt er das neue Kleid. Und das neue Stück passt nicht zum alten Kleid. 37. Niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche. Der Wein läuft aus und die Schläuche sind kaputt. 38. Mann muss neuen Wein in neue Schläuche füllen. 39. Niemand, der an alten Wein gewöhnt ist, mag gerne neuen Wein. Er sagt, der alte Wein ist besser.